Tatsächlich, sagte Mr. Dashwood, ich glaube, du hast völlig recht. Mein Vater hatte mit seinem Wunsch bestimmt nichts anderes im Sinn, als du sagst. Mir ist es jetzt völlig klar, und ich werde meine Verpflichtungen Punkt für Punkt erfüllen, indem ich ihnen mit hilfreichen und freundlichen Gesten, wie du sie beschrieben hast, unter die Arme greife. Wenn meine Mutter umzieht, will ich ihr, soweit ich kann, bereitwillig zur Seite stehen. Vielleicht ist dann auch das eine oder andere Möbelstück als Geschenk angebracht. Natürlich, entgegnete Mrs. John Dashwood. Aber wie auch immer, eins darf man nicht vergessen. Als dein Vater und deine Mutter nach Norland zogen, wurden zwar die Möbel von Stanhill verkauft, aber das ganze Geschirr, Silber und die ganze Tisch- und Bettwäsche wurden behalten, und nun hat sie deine Mutter geerbt. Ihr Haus wird deshalb fast vollständig eingerichtet sein, sobald sie einzieht. Das ist zweifellos ein wesentlicher Gesichtspunkt. Eine wahrhaft wertvolle Erbschaft. Und einiges von dem Silber wäre eine sehr erfreuliche Ergänzung unserer eigenen Sammlung hier gewesen. Ja, und das Frühstücksgeschirr ist zweimal so hübsch wie das, was in dieses Haus gehört. Meiner Meinung nach bei weitem zu hübsch für die Häuser, die Sie sich je werden leisten können. Aber wie auch immer, so ist es nun einmal. Dein Vater hat nur an Sie gedacht. Und eins muss ich noch betonen. Du brauchst ihm weder besonders dankbar zu sein, noch auf seine Wünsche Rücksicht zu nehmen, denn wir wissen genau, wenn er gekonnt hätte, hätte er fast alles, was er hatte, Ihnen hinterlassen. Dieses Argument war unwiderlegbar. Es gab seinen Absichten die Entschlossenheit, die ihnen bisher noch gefehlt hatte, und er war schließlich überzeugt, dass es völlig unnötig, wenn nicht höchst ungehörig war, der Witwe und den Kindern seines Vaters mehr zu helfen, als durch solche Gesten nachbarlichen Wohlwollens, wie seine eigene Frau sie angedeutet hatte. Mrs. Dashwood blieb noch einige Monate in Norland, aber nicht, weil sie sich gescheut hätte, auszuziehen, als der Anblick all der bekannten Winkel nicht länger die heftige Gemütsbewegung hervorrief wie vorher, denn als sie sich von ihrer Niedergeschlagenheit zu erholen begann und in der Lage war, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, als ihr Leid durch melancholische Erinnerungen zu verschlimmern, war ihr durchaus daran gelegen, auszuziehen, und sie war unermüdlich in der Suche nach einer geeigneten Unterkunft in der Nähe von Norland, denn sich von dem geliebten Fleckchen zu entfernen, war ihr unmöglich. Aber sie hörte von nichts Geeignetem, das ihren Vorstellungen von Bequemlichkeit und Behagen angemessen schien und zugleich der Umsicht ihrer ältesten Tochter entsprach, nach deren nüchternem Urteil einige Häuser, die ihre Mutter gebilligt hätte, als zu groß für ihr Einkommen ausschieden. Mrs. Dashwood war von ihrem Mann über das feierliche Versprechen seines Sohnes zu ihren Gunsten informiert worden, das der Trost seiner letzten irdischen Überlegungen gewesen war. Sie bezweifelte die Ehrlichkeit seiner Zusicherung genauso wenig wie er selbst, und der Gedanke daran erfüllte sie um ihrer Töchter willen mit Genugtuung, obwohl sie selbst überzeugt war, dass sie mit einer viel kleineren Summe als 7000 Pfund ihr großzügiges Auskommen gehabt hätte. Es freute sie auch für ihren Stiefsohn und für seine eigene freigebige Gesinnung, und sie machte sich Vorwürfe, dass sie ihn bisher verkannt, indem sie ihm Großzügigkeit abgesprochen hatte. Seine Fürsorglichkeit gegenüber ihr selbst und seinen Schwestern überzeugte sie, dass ihm ihr Wohlergehen am Herzen lag, und lange Zeit verließ sie sich fest auf die Hochherzigkeit seiner Absichten. Die Verachtung, die sie beinahe von Anfang an für ihre Schwiegertochter empfunden hatte, wurde durch die größere Vertrautheit mit ihrem Charakter, die ein halbjähriger Aufenthalt in ihrer Familie bot, nur noch verstärkt, und vielleicht wäre es den beiden Damen trotz aller Zurückhaltung, die Mrs. Dashwood sich aus Höflichkeit und mütterlicher Zuneigung auferlegte, unmöglich gewesen, so lange unter einem Dach zu wohnen, wäre nicht ein besonderer Umstand eingetreten, der ihr einen längeren Aufenthalt ihrer Töchter in Norland noch wünschenswerter erscheinen ließ. Dieser Umstand war eine wachsende Neigung zwischen ihrer ältesten Tochter und Mrs. John Dashwoods Bruder, einem wohlerzogenen und angenehmen jungen Mann, dessen Bekanntschaft sie bald nach dem Einzug seiner Schwester in Norland machten und der seitdem den größten Teil seiner Zeit dort verbracht hatte. Manche Mütter hätten die enge Beziehung vielleicht aus eigennützigen Überlegungen ermutigt, denn Edward Ferrars war der älteste Sohn eines Mannes, der sehr reich gestorben war. Und manche hätten sie vielleicht aus Besonnenheit unterbunden. Denn abgesehen von einer unbedeutenden Summe hing sein ganzes Vermögen von der Willkür seiner Mutter ab. Aber Mrs. Dashwood war von beiden Überlegungen gleichermaßen unbeeinflusst. Es genügte ihr, dass er liebenswürdig erschien, dass er ihre Tochter liebte und dass Elinor seine Zuneigung erwiderte. Es widersprach allen ihren Grundsätzen, dass unterschiedliche Vermögensverhältnisse zwei Menschen auseinanderhalten sollten, die sich durch ähnliche Anlagen zueinander hingezogen fühlten. Und dass jemand, der Elinor kannte, ihre Vorzüge nicht zu würdigen wüsste, ging über ihre Vorstellung. Edward Ferrars empfahl sich ihrer guten Meinung durch keine besonderen Reize in seinem Äußeren oder seinen Umgangsformen. Er war nicht hübsch, und man musste schon mit ihm vertraut sein, um sein Benehmen ansprechend zu finden. Er war zu schüchtern, etwas aus sich zu machen. Aber wenn er seine angeborene Schüchternheit überwunden hatte, verriet sein Benehmen ein offenes, liebevolles Herz. Er besaß natürliche Intelligenz, die durch seine solide Erziehung ausgebildet worden war, aber weder seine Fähigkeiten noch seine Anlagen entsprachen den Wünschen seiner Mutter oder Schwester, die den sehnlichen Wunsch hatten, ihn sich auszeichnen zu sehen als... Als was, wussten sie eigentlich auch nicht. Sie wollten, dass er auf irgendeine Weise eine gute Figur in der Welt machte. Seine Mutter hatte den Wunsch, ihn für Politik zu interessieren, ihn im Parlament zu sehen oder ihn mit einigen der großen Männer seiner Zeit in Verbindung zu bringen. Mrs. John Dashwood hatte den gleichen Wunsch, aber solange bis diese hochgesteckten Ziele erreicht waren, hätte es ihrem Ehrgeiz genügt, ihn in einer Kutsche fahren zu sehen. Aber Edward hatte keinen Sinn für große Männer oder Kutschen. Alle seine Wünsche richteten sich auf häusliche Behaglichkeit und die Ungestörtheit eines privaten Lebens. Zum Glück hatte er einen jüngeren Bruder, der vielversprechender war. Edward hatte schon einige Wochen in ihrem Haus verbracht, bevor er Mrs. Dashwood überhaupt auffiel, denn sie war zu der Zeit so von ihrer Trauer in Anspruch genommen, dass sie ihre Umwelt kaum zur Kenntnis nahm. Sie sah nur, dass er still und unaufdringlich war, und das machte ihn ihr sympathisch. Er störte sie in ihrer unglücklichen Verfassung nicht durch Unterhaltungen zur falschen Zeit. Sie wurde zum ersten Mal durch eine Bemerkung, die Elinor eines Tages zufällig über den Unterschied zwischen ihm und seiner Schwester machte, veranlasst, ihm Aufmerksamkeit und weitere Anerkennung zu schenken. Es war ein Gegensatz, der ihm Mrs. Dashwoods ungeteilte Sympathie gewann. »Das genügt«, sagte sie. »Zu sagen, dass er anders ist als Fanny, genügt. Darin allein liegt schon genug Liebenswertes. Ich liebe ihn schon jetzt.« »Ich glaube, du wirst ihn mögen«, sagte Elinor, »wenn du ihn besser kennst.« »Ihn mögen?« erwiderte ihre Mutter mit einem Lächeln. »Ich kenne keine Sympathieregung, die nicht den Namen Liebe verdiente.« »Du kannst ihn doch schätzen?« »Ich habe nie verstanden, worin der Unterschied zwischen Schätzen und Lieben besteht.« Mrs. Dashwood gab sich nun alle Mühe, ihn kennenzulernen. Sie hatte ein entgegenkommendes Wesen und lockte ihn bald aus seiner Reserve. Sie erkannte seine guten Seiten schnell. Vielleicht schärfte ihre Gewissheit, dass Elinor ihn mochte, ihren Blick, doch war sie wirklich von seinem Wert überzeugt, und selbst seine ruhige Art, die ihren festen Vorstellungen, wie ein junger Mann aufzutreten hatte, völlig widersprach, schien ihr nicht länger uninteressant, als sie wusste, dass er ein zärtliches Herz und ein liebevolles Wesen besaß. Kaum nahm sie das kleinste Zeichen von Liebe in seinem Verhältnis zu Elinor wahr, da hielt sie eine ernsthafte Verbindung zwischen den beiden auch schon für sicher und freute sich auf die unmittelbar bevorstehende Hochzeit. »In wenigen Monaten, meine liebe Marian«, sagte sie, »wird Elinor in aller Wahrscheinlichkeit ein für allemal versorgt sein. Wir werden sie vermissen, aber sie wird glücklich sein.« »Oh Mama, was sollen wir ohne sie machen?« »Mein Schatz, von Trennung kann gar keine Rede sein. Wir leben ein paar Meilen voneinander entfernt und sehen uns jeden Tag. Du wirst dabei einen Bruder gewinnen, einen wirklichen, liebevollen Bruder. Ich halte große Stücke auf Edwards Charakter. Aber du machst ein ernstes Gesicht, Marian. Billigst du die Wahl deiner Schwester nicht?« »Ich bin vielleicht«, sagte Marian, »ein bisschen überrascht davon. Edward ist sehr liebenswürdig und ich liebe ihn zärtlich, und trotzdem, er ist nicht der Typ von jungem Mann. Etwas fehlt ihm. Seiner Erscheinung fehlt das gewisse Etwas. Er hat nicht den Charme, den ich von einem Mann erwarten würde, der meine Schwester ernsthaft fesseln soll. Seinen Augen fehlt der Geist, das Feuer, die gleichzeitig Tugend und Intelligenz verraten, und darüber hinaus, fürchte ich, Mama, hat er keinen wirklichen Geschmack. Musik scheint ihn kaum zu interessieren, Und obwohl er Elinors Zeichnungen sehr bewundert, liegt darin nicht die Bewunderung eines Menschen, der ihren Wert zu schätzen weiß. Er ist häufig bei ihr, während sie zeichnet, und doch ist deutlich, dass er in Wirklichkeit von der Sache nichts versteht. Er bewundert als Liebhaber, nicht als Kenner. Für meinen Geschmack muss beides vereinigt sein. Ich könnte mit einem Mann nicht glücklich werden, dessen Geschmack nicht in allen Punkten mit meinem eigenen übereinstimmt. Er muss alle meine Gefühle teilen. Die gleichen Bücher, die gleiche Musik muss uns beide bezaubern. Oh Mama, was für eine temperamentlose, was für eine langweilige Art Edward gestern beim Vorlesen hatte. Ich hatte richtiges Mitleid mit meiner Schwester. Aber sie trug es mit so viel Fassung. Es schien ihr kaum aufzufallen. Ich konnte nur mit Mühe stillsitzen. Diese wunderbaren Zeilen, an denen ich mich oft regelrecht berauscht habe, mit so viel unerschütterlicher Ruhe vorgetragen zu hören, mit solch entsetzlicher Gleichgültigkeit. Er wäre sicher einem schlichten, eleganten Prosastück gerechter geworden, aber du wolltest ihm unbedingt Cooper geben. Also Mama, wenn ihn nicht einmal Cooper anregt. Aber über Geschmack soll man nicht streiten. Elinor empfindet nicht so wie ich, und deshalb kann sie darüber hinwegsehen und mit ihm glücklich sein. Aber wenn ich ihn liebte, hätte es mir das Herz gebrochen, ihn mit so wenig Überschwang lesen zu hören. Mama, je mehr ich die Welt kennenlerne, desto überzeugter bin ich, dass ich nie einen Mann treffen werde, den ich wirklich lieben kann. Ich erwarte so viel. Er muss all die Tugenden Edwards haben, und sein Äußeres und seine Umgangsformen müssen seiner menschlichen Haltung die nötige Anmut verleihen. Bedenke, mein Schatz, dass du noch nicht 17 bist. Es ist noch zu früh im Leben, um die Hoffnung auf solch Glück aufzugeben. Warum solltest du weniger vom Glück begünstigt sein als deine Mutter? Nur in einer Hinsicht, liebe Marion, soll dein Schicksal sich von ihrem unterscheiden. Wie schade, Eleanor, sagte Marion, dass Edward keinen Sinn fürs Zeichnen hat. Keinen Sinn fürs Zeichnen? Entgegnete Elinor. »Wie kommst du darauf?« »Er zeichnet zwar nicht selbst, aber er betrachtet die Bilder anderer mit großem Vergnügen. Und du kannst mir glauben, dass es ihm keinesfalls an natürlichem Geschmack dafür fehlt, obwohl er keine Gelegenheit hatte, ihn auszubilden. Hätte er sich je damit beschäftigt, dann hätte er, glaube ich, recht gut gezeichnet. Er misstraut seinem eigenen Urteil in solchen Fragen so sehr, dass er sich immer scheut, seine Meinung über irgendein Bild abzugeben.« Aber er besitzt eine natürliche Sicherheit und Schlichtheit des Geschmacks, die ihn im Allgemeinen auf den richtigen Weg führt. Marion wollte ihre Schwester nicht verletzen und sagte weiter nichts zu dem Thema. Aber die Art von Beifall, die Elinor zufolge die Bilder anderer in ihm hervorriefen, hatte nichts mit dem schwärmerischen Entzücken zu tun, das ihrer Meinung nach allein den Namen Geschmack verdiente. Doch obwohl sie innerlich über den Irrtum lächeln musste, rechnete sie ihrer Schwester die blinde Zuneigung zu Edward, die für diesen Irrtum verantwortlich war, hoch an. »Du findest hoffentlich nicht, Marion«, fuhr Elinor fort, »dass es ihm grundsätzlich an Geschmack fehlt.« »Ja, eigentlich kann das doch nicht sein, denn dein Verhalten ihm gegenüber ist geradezu herzlich, und wenn das wirklich deine Meinung wäre, dann wärst du sicher nicht so entgegenkommend zu ihm.« Marion wusste kaum, was sie sagen sollte. Sie wollte die Gefühle ihrer Schwester auf keinen Fall verletzen, und doch war es ihr unmöglich zu sagen, was sie nicht glaubte. Schließlich antwortete sie, »Nimm es mir nicht übel, Elinor, wenn mein Loblied auf ihn deiner Einsicht von seinem Wert nicht in jeder Hinsicht entspricht. Ich hatte nicht so viele Gelegenheiten, seine verborgenen Geistesgaben, seine Neigungen und Vorlieben so schätzen zu lernen wie du. Aber ich habe eine außerordentlich hohe Meinung von seiner Güte und seiner Einsicht. Ich halte ihn für ausgesprochen schätzenswert und liebenswürdig.« »Mit einem solchen Lob«, sagte Elinor mit einem Lächeln, »wären bestimmt auch seine besten Freunde nicht unzufrieden. Ich sehe nicht, wie du dich verständnisvoller ausdrücken könntest.« Marion war von Herzen froh, ihre Schwester so leicht zufriedenstellen zu können. »An seiner Einsicht und seiner Güte«, fuhr Elinor fort, »kann, glaube ich, niemand zweifeln, der oft genug Gelegenheit hatte, sich zwanglos mit ihm zu unterhalten. Seine hohe Intelligenz und seine Grundsätze bleiben höchstens hinter der Schüchternheit verborgen, die ihn viel zu oft schweigen lässt. Du kennst ihn gut genug, um seinem inneren Wert gerecht werden zu können. Aber seine verborgenen Geistesgaben, wie du sie nennst, sind dir aus bestimmten Gründen eher unbekannt geblieben als mir. Er und ich haben uns oft die Zeit miteinander vertrieben, während du und unsere Mutter gemeinsam in Schwärmereien versunken waren. Ich habe viel Zeit mit ihm verbracht, habe seine Einstellung eingehend kennengelernt und mir seine Meinungen über Fragen der Literatur und des Geschmacks angehört. Und alles in allem wage ich zu behaupten, dass er gut informiert ist, außerordentlich großes Gefallen an Büchern findet, eine lebhafte Fantasie, eine feine und genaue Beobachtungsgabe und einen empfindsamen, reinen Geschmack hat. Seine Fähigkeiten gewinnen in jeder Hinsicht bei genauerem Hinsehen, ebenso wie seine Umgangsformen und seine Erscheinung. Auf den ersten Blick fällt sein Auftreten gewiss nicht ins Auge, und man würde seine Erscheinung kaum gutaussehend nennen, bis man seinen Augenausdruck, der ungewöhnlich sprechend ist, und die allgemeine Liebenswürdigkeit seiner Züge wahrnimmt. Inzwischen kenne ich ihn so gut, dass ich ihn regelrecht gutaussehend finde, oder jedenfalls beinahe. Was meinst du, Marian? Ich finde ihn sicher sehr bald gut aussehend, Eleanor, wenn ich es auch jetzt noch nicht tue. Wenn du mir sagst, ich soll ihn wie einen Schwager lieben, dann werde ich bald ebenso wenig Mängel in seinen Zügen sehen wie jetzt in seinem Herzen. Eleanor fuhr bei dieser Erklärung zusammen und bedauerte die Anteilnahme, zu der sie sich in ihren Äußerungen über ihn hatte hinreißen lassen. Sie war sich darüber im Klaren, dass sie Edward außerordentlich schätzte. Sie hielt die Zuneigung für wechselseitig. Aber sie musste erst selbst größere Gewissheit darüber haben, ehe sie Marians Überzeugung von dieser Zuneigung gern hörte. Sie wusste, dass das, was Marian und ihre Mutter in einem Augenblick vermuteten, ihnen im nächsten schon zur Gewissheit wurde, dass Wünschen für sie Hoffen war und Hoffen erwarten. Sie versuchte ihrer Schwester den wirklichen Stand der Dinge zu erklären. »Ich versuche gar nicht zu leugnen«, sagte sie, »dass ich sehr viel von ihm halte, dass ich ihn überaus schätze, dass ich ihn mag.« Hier unterbrach Marian sie ärgerlich. »Ihn schätzen, ihn mögen. Gefühllose Eleanor. Oh, schlimmer als gefühllos. Schämt sich, anders zu erscheinen. Benutze diese Wörter noch einmal, und ich verlasse auf der Stelle das Zimmer.« Eleanor konnte nicht umhin zu lachen. »Verzeih mir«, sagte sie, »und sei überzeugt, dass ich dich nicht damit kränken wollte, dass ich so zurückhaltend von meinen eigenen Gefühlen spreche. Glaube mir, sie sind stärker, als ich zugegeben habe. Kurz und gut, glaube mir, sie sind seinem Wert und dem Verdacht, der Hoffnung auf seine Zuneigung zu mir angemessen, ohne dass ich dabei unbesonnen oder töricht bin. Aber mehr als das darfst du nicht glauben. Ich bin mir seiner Neigung zu mir keineswegs gewiss. Es gibt Augenblicke, wo ich mich frage, wie stark sie ist, und bevor ich seine Gefühle genau kenne, darfst du dich nicht wundern, wenn ich es vermeide, meiner eigenen Zuneigung dadurch Nahrung zu geben, dass ich sie für größer halte oder größer nenne, als sie wirklich ist. In meinem Herzen hege ich wenig, so gut wie keinen Zweifel an seiner Schwäche für mich. Aber man muss mehr in Betracht ziehen als seine Zuneigung. Er ist denkbar weit davon entfernt, unabhängig zu sein. Wie seine Mutter wirklich ist, wissen wir nicht. Aber Fannys gelegentliche Äußerungen über ihr Verhalten und ihre Ansichten haben uns keinen Anlass gegeben, sie für liebenswürdig zu halten. Und ich müsste mich sehr irren, wenn Edward sich nicht selbst darüber im Klaren ist, dass viele Hindernisse in seinem Weg liegen, wenn er eine Frau heiraten wollte, die weder ein großes Vermögen noch eine hohe gesellschaftliche Stellung besitzt. Marian war erstaunt, wie weit ihre eigene und die Fantasie ihrer Mutter die Wahrheit hinter sich zurückgelassen hatten. »Und du bist also nicht mit ihm verlobt?« sagte sie. »Aber das geschieht doch bestimmt bald. Zwei Vorteile ergeben sich allerdings aus der Verzögerung. Ich werde dich nicht so schnell verlieren, und Edward hat größere Aussichten, seinen natürlichen Geschmack für deine Lieblingsbeschäftigung zu vervollkommnen, der für dein zukünftiges Glück so unentbehrlich sein muss. Oh, wie reizend wäre es, wenn er sich durch dein Genie dazu anregen ließe, selbst zeichnen zu lernen.« Eleanor hatte ihrer Schwester ihre ehrliche Meinung mitgeteilt. Sie konnte ihre Neigung zu Edward nicht in so rosigem Licht sehen, wie Marian das getan hatte. Gelegentlich ging eine solche Mutlosigkeit von ihm aus, die, wenn auch nicht Gleichgültigkeit, so doch etwas kaum weniger Aussichtsloses verriet. Ein Zweifel an ihrer Zuneigung, gesetzt er hätte ihn, brauchte ihn nicht so stark zu beunruhigen. Er würde wohl kaum die Niedergeschlagenheit verursachen, die ihn so oft befiel. Vielleicht lag ein einleuchtender Grund in seiner abhängigen Lage, die es ihm verwehrte, seiner Neigung nachzugeben. Sie wusste, dass seine Mutter ihn weder so behandelte, dass er sich bei ihr zu Hause fühlte, noch ihm die Hoffnung auf ein eigenes Heim in Aussicht stellte, ohne dass er ihre Erwartungen auf eine großartige Karriere voll und ganz erfüllte.